Aus der Reihe Gauner, Räuber und Vaganten brachten wir die Folge Das Heidelberger Blutgericht. Das Manuskript schrieb Michael Grausnick. Sie hörten eine Schulfunksendung aus Heidelberg im Programm S2 Kultur.